Metronom, wo Pixel leben. Highscores jagen, alles geben. Flipper blinkt, die Lichter glühen. Freut euch mit Matthias und Sandra auf. Du hast Hunger, Sandra kann die Arkeite bauen. Drück den Knopf, die Zeit bleibt stehen. Retro-Spiele, Welten sehen. Arcades rufen, hör den Klang. Hier beginnt der Highscore-Sang. Freut euch mit Matthias und Sandra auf. Retronom, die Arcade-Bar. Retronom, die Arcade-Bar. Joystick in der Hand bereit. Die Pixel tanzen. Pure Zeit, Game over. Nein, wir spielen weiter im Retronom. Das Herz wird heiter. Drück den Knopf, die Zeit bleibt stehen. Retro-Spiele, Welten sehen. Arcades rufen, hör den Klang. Hier beginnt der Highscore-Sang. Flipperkugeln rollen schnell. Neonfarben, alles hell. Matthias lacht, Sandra strahlt. Ein Treffpunkt, der die Zeit malt. Drück den Knopf, die Zeit bleibt stehen. Retro-Spiele, Welten sehen. Flipper-Automat rufen, hör den Klang. Hier beginnt der Highscore-Sang. Freut euch mit Matthias und Sandra auf. Retronom, die Arcade, da, da, da.